jetzt läuft das Club-Ding. Wir bis. Live, laut, lässig. Unser Ding. Club-Ding mit Florian. Einen schönen Sonntagabend. Hier ist das Club-Ding mit Flo und heute gibt's ein kleines Special. Denn nächste Woche Samstag findet mal wieder die berühmt-berüchtigte Time Warp in der Maimarkthalle in Mannheim statt. Das nehmen wir natürlich zum Anlass, euch dafür ein bisschen vorzubereiten. Und wie es sich so gehört und wie ihr uns so kennt, haben wir natürlich für die Unentschlossenen noch 2 Tickets zu gewinnen. Also, dranbleiben lohnt sich heute doppelt. Ich spiele euch in der ersten Stunde natürlich Tracks von Künstlern, die dort spielen werden. Und in der zweiten Stunde haben wir ein DJ-Set von der Time Warp aus dem letzten Jahr von den beiden Schweizer Jungs von Adriatic. Die sind dieses Jahr natürlich auch wieder mit dabei. Fangen wir also direkt mit dem ersten Track an und der kommt von Durchstarterin Peggy Gou, die dieses Jahr auf Floor 7 von 3 bis 5 auflegen wird. Hier ist ihr größter Hit It Makes You Forget beim Club-Ding. We'll be right back. that's forever. Make it last forever. I need you to make it last forever. Make it last forever. Die neue Single von den Jungs von Aston Shuffle, Now or Never heißt das Teil. Und wir haben ja heute ein kleines Time Warp Special beim Clubding, die nächste Woche Samstag in Mannheim stattfindet. Den Rave, den gibt es schon seit 1994 und dieses Jahr ist also 25. Geburtstag. Zwischendurch gab es ja sogar mal Ableger in Argentinien, den Niederlanden und auch den USA. Und dieses Jahr kommen auch wieder 43 Acts, die in insgesamt 7 Räumen spielen werden. In Raum 3 wird Jamie Jones spielen. Den gibt's jetzt für euch mit seinem letzten fetten Remix von Bob Moses, Enough to Believe. ganz neue Nummer hier von Ilios und Barrientos auf Tool Room. Das war The One. Geht ja hier heute um die Time Warp. Nächste Woche Samstag in Mannheim. Und wer es bisher nicht geschafft hat, sich ein Ticket zu kaufen, keine Sorge, wir haben für euch vorgesorgt. Einmal zwei Tickets habe ich für euch jetzt hier rumliegen. Einfach mir eine Mail schreiben auf clubding@unserding.de und mit ein bisschen Glück hast du dann vielleicht das Ticket für dich. Bis dahin gibt's noch gute Musik. Ich habe hier Kölsch zusammen mit Tiger für euch und Holl. Ihr fettester Clubhit letztes Jahr und Kölsch wird euch dieses Jahr auf Floor 4 beschallen. Ganz viel Spaß jetzt damit. We'll be right back. Unser Ding. Clubding. Die heißesten elektronischen Tracks. Dance. I Got a Problem von James Kurt im Bass Rose Remix für euch beim Clubding. Kommen wir auch schon zum Ende der ersten Stunde, bevor es hier eine Stunde lang das Adriatic Set vom letzten Jahr von der Time Warp gibt. Und da habe ich niemand geringeren als Solomon für euch, der ein ganz spezielles B2B zusammen mit Dixon und Tale of Us angekündigt hat. Das wird in jedem Fall das Highlight der Time Warp. Aber bitte am vorigen Tag ausschlafen. Die Jungs spielen nämlich von 9 bis 11 Uhr Sonntagmorgen. Ich habe jetzt Customer is King von Solomon für euch und danach den Tale of Us Remix von Monolinks Swallow ab dafür. Und die Tickets für die Time Warp, die wir euch verschenken, die werden verlost, wenn ihr uns eine Mail schreibt, clubding@unserding.de. Ding. Unser Ding. Club-Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. Hier zusammen mit Tiger und ihrem gemeinsamen Track Blessed aus dem letzten Jahr für euch beim Clubding. Zu sehen gibt's die Jungs dieses Jahr auf Floor 3 bei der Time Warp. Und die Tickets für die Time Warp haben glücklichen Besitzer gefunden. Unter allen, die uns eine Mail geschrieben haben, haben wir ausgelost. Und wir kommen jetzt zum Set von Adriatic aus dem letzten Jahr von der Time Warp. Die Jungs spielen dieses Jahr auf Floor 4, direkt vor Kölsch. Könnt also direkt da bleiben. Aber ja, ich weiß, man würde am liebsten sich 7 teilen. Als kleine Einstimmung auf die nächste Woche Samstag. Jetzt hier der Mix von Adriatic beim Clubding. 22 Uhr. Unser Ding. Thank you. Unser Ding. Club Ding. Die heißesten elektronischen Tracks.

Unser Ding. Club-Ding. Oh. Unser Ding. Club Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding.